Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass wenn die Juden dort zuerst waren, wie jedes andere Volk, wenn es zuerst irgendwo ist, wird sie sich natürlich die besseren Gebiete aussuchen, die fruchtbaren Landschaften aussuchen. Und deswegen, als dann die anderen arabischen Stämme hinzugekommen sind, Al-Aus und Al-Khazraj, haben sie nur die Randgebiete bewohnt und sozusagen die Stellen bewohnt, die sowieso wirtschaftlich also nicht so interessant waren. Die Historiker haben verschiedene Ansichten darüber, liebe Geschwister, warum die damaligen Araber dorthin ausgewandert sind. Manche von ihnen führen das zurück auf bestimmte Ayat aus dem Koran al-Karim, die wir uns jetzt näher anschauen möchten. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in einer Sura, die Sura heißt Saba. Saba ist ein Stamm aus dem Jemen. Und er wurde genannt nach dem Namen des Stammvaters. Was heißt Stamm? Stamm heißt eine große Gruppe von Menschen, die in Wirklichkeit, wenn du zurückgehst, von einem bestimmten Menschen abstammt. Ja? Natürlich, in Wirklichkeit, für alle Menschen stammt von einem Menschen ab. Eine große Familie. Eine sehr große Familie. Aber eben nicht enge Familie, sondern irgendwo der oberste Urgroßvater nach 6 Generationen oder sowas ist bei allen sozusagen der gleiche. Und Saba ist eine von diesen Familien oder eine von diesen Sippen, die im Jemen gehaust hat, im Jemen gewohnt hat. Manche Gelehrte sagen, das, was Allah hier in den Ayat gesagt hat, war der Grund dafür, dass diese zwei Gruppen Aus und Khazraj ausgewandert sind nach Medina. Warum? Weil Aus und Khazraj, die beiden, sind Abkömmlinge von Saba. Okay? Du hast einen Stamm und dann gibt es Unterstämme. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Ja? Jedes Stamm hat Unterstämme und die haben wieder, sind untergliedert und so weiter und so fort. Ja? Und einer von diesen oder zwei von diesen Unterstämmen von den Saba sind diese zwei Stämme in Medina Aus und die Khazraj. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Saba, in der, liebe Geschwister, in der 15. Ayah. Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen. Ich lese die Ayat erstmal vor, oder beziehungsweise ich kommentiere sie gleich, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen. Ihr Wohnort, Saba, im Jemen, im Süden, in der arabischen Halbinsel. Die Sabäer, so heißen die Leute, die dort herrschten. Sie hatten ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ein Zeichen der Allmacht Allahs. Sie hatten ein Zeichen in dem, was jetzt geschieht, was Allah erzählt, dass Allah Azza wa Jal über alles die Macht hat. Zwei Gärten zur Rechten und zur Linken. Sie hatten zwei Gärten, wodurch sie sich ernährt haben. Allah sagte zu ihnen, esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Allah Azza wa Jal ist derjenige, der ist der Ursprung jeder Ni'ma. Egal was du hast an Gutem, so ist Allah Azza wa Jal die Quelle davon. Und auch dieser Garten, den er ihnen gegeben hat, den hat er ihnen nicht gegeben, weil sie das irgendwie verdient haben, weil sie irgendwie besonders viel gebetet haben oder sonst was. Genauso wenig wie du deine Gesundheit und deine Augen und dein Gesicht und deine Hände und deine Schönheit bekommen hast, einfach so. Du hast gar nichts dafür getan. Man hat es dir einfach so gegeben. Allah will dir eine Sache von dir. Er sagt, danke mir. Allah sagte, esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Wie dankt man Allah Azza wa Jal? Man dankt ihm, indem man erstens, wenn man gegessen hat, sagt man Alhamdulillah. Dann zweitens, dass man weiß, dass das, was Allah einem gegeben hat, nur von ihm alleine kommt. Und kein anderer hat dabei mitgeholfen. Dann dankt man ihm ganz alleine. Das ist auch eine Form der Dankbarkeit. Dann, dass man mit dieser Gabe, die Allah einem gegeben hat, nur das macht, was er einem erlaubt hat. Und dass man mit der Gabe Allahs das macht, was er von einem möchte. Das heißt zum Beispiel, Allah sagt zu dir, du hast die Früchte als Geschenk von mir. Jedes Jahr bekommst du so und so viele Datteln oder so und so viel Ernte. Aber ich möchte bitte, dass wenn ein armer Mensch kommt zu dir und um eine Hand voll bittet, damit er nicht hungert, gib ihm davon was ab. Oder ich möchte, dass wenn bei bestimmten Ernteerträgen ein Jahr vergeht und du viel davon hast, sehr viel hast, dann gib bitte einen Teil davon ab. Und so weiter und so fort. Das gehört zur Dankbarkeit. Denn in Wirklichkeit gehört ihm alles. Allah sagte über diese Ortschaft, eine gute Ortschaft. Eine gute Ortschaft ist es und ein allvergebender Herr. Das heißt, ihr habt eine gute Ortschaft und einen allvergebenden Herr. Was wollt ihr mehr? Ihr habt Essen, Trinken, ihr geht es euch gut und ihr habt einen Herrn, wenn ihr was falsch macht, er vergibt euch. Allvergebendes. Ihr sollt nur dankbar sein. Diese gute Ortschaft, die war so gut, liebe Geschwister, das stellt euch vor ein Feld, aber auf diesem Feld, es gibt keine Läuse, es gibt keine Flöhe, es gibt keine Fliegen, es gibt keine Schlangen, es gibt keine Skorpione, es gibt keine Ameisen, es gibt keine Ungeziefer, kein Ungeziefer, nichts. Ein reines, sauberes Feld, wie man sich das eigentlich nur im Paradies vorstellen kann. Ihr könnt euch vorstellen, manche von uns, manchmal, die sind draußen und da wollen sie beten, kommt Gebetszeit. Und dann ist zum Beispiel ein Feld, ein grünes Feld. Und dann machst du Sujud und dann manche Leute, sie mögen nicht ihr Gesicht ins Gras machen, weil da haben sie Angst, dass dort ein Ungeziefer kommt, eine Mücke oder was nicht was. Auch keine Mücken gab, nichts, keine Insekten. Es gibt nichts, was ihrem Garten schadet und was sie nicht mögen. Aber dort gab es gar nichts von diesem Ganzen. Diese Ortschaft hat Allah ihnen subhanahu wa ta'ala geschenkt. Und er ist ein allvergebender Herr. Doch waren sie dankbar? Nein, waren sie nicht. Und das ist die Quintessenz. Das ist der Sinn, warum Allah azza wa jalla uns diese Geschichte erzählt. Damit wir für jede Ni'ma, die Allah uns gibt, dankbar sind. Denn wenn wir dankbar sind, wird uns Allah noch mehr geben. Allah sagte, aber sie wandten sich ab. Und leider, der Mensch ist undankbar. Wenn er bekommt, viele von ihnen, wenn sie bekommen, dann sind sie am Anfang glücklich. Aber wenn sie sich daran gewöhnt haben, werden sie undankbar. Und das Einzige, wie der Mensch weiterhin dankbar sein kann und bleiben kann, ist, dass man immer sich daran erinnert, immer wieder. Dass man immer jemanden hat, dass man immer einen Khatib hat, einen Imam hat, einen Wa'ad hat, Gelehrte hat, die einen immer wieder daran erinnern. Weil der Mensch wird vergesslich und der Mensch gewöhnt sich an seine schönen Sachen. Yani, subhanallah, der Mensch ist auch so gebaut. Yani, auch dein Schmerzempfinden, auch deine Temperaturrezeptoren. Zum Beispiel, wenn du etwas Warmes auf deine Haut machst, etwas Warmes, sehr Warmes, oder etwas sehr Kaltes. Im ersten Augenblick, du wirst erschrocken. Warum? Weil die Gelehrten der Biologie sagen, in dem Moment, wo etwas Kaltes deine Haut berührt, wie zum Beispiel ein kaltes Schwimmbad oder das Meer oder so weiß ich was, im ersten Augenblick werden sofort, Fachwort sind eigentlich Aktionspotenziale, aber es sind einfach nur, elektrische Signale. Elektrische Signale werden geschickt von deinen Rezeptoren, habe ich in der Schule gelernt, ja, die werden geschickt an dein Hirn, sodass du das Gefühl hast, das ist jetzt kalt. Sozusagen wie Warnung, Vorsicht. Weil das ist ja ein Vorteil, weil wenn es zu kalt ist, nicht gut für dich. Genauso wie wenn es zu warm ist, nicht gut für dich ist. Aber subhanallah, wenn deine Haut etwas Kaltes berührt, dann zum Beispiel ist eine Frequenz von, sagen wir mal, 100 Signale pro Sekunde. 100 Signale pro Sekunde werden an dein Hirn geschickt. Das heißt, je mehr Signale pro Sekunde, das nennt man die Frequenz, je mehr pro Zeiteinheit, desto kälter empfindest du das oder desto schmerzhafter ist es oder desto wärmer ist, egal worum es geht. Oder desto höher ist der Druck oder was auch immer. Nach einer Zeit, subhanallah, der Körper gewöhnt sich daran und die Intervalle werden immer kleiner. Nicht mehr 100 pro Sekunde, nur noch 50, 30, 20. Nach einer Zeit, du spürst nichts mehr. Du empfindest es als ganz normal. Deswegen am Anfang ist es schwierig, wenn du ins Wasser gehst und danach gehst. Deswegen, der Mensch ist so gebaut. Und auch der Mensch, wenn er eine Ni'ma bekommt, am Anfang ist er glücklich und dankbar und Alhamdulillah. Yani, aber nachher, wie eine Person, die zum Beispiel ein armer Student war und dann hat er eine Einzimmerwohnung gehabt und irgendwann mal heiratet er und bekommt er Kinder und hat plötzlich eine Wohnung oder sogar zwei Etagen in einer Wohnung, da fühlt er sich wie ein König im Vergleich zu vorher, was er gehabt hat. Ja? Aber irgendwann mal auch vergisst er das, dass er das bekommen hat, und er gewöhnt sich auch mal daran. Ja? Deswegen braucht er jemanden, der ihn dringend daran erinnert, dankbar zu sein und immer wieder zu sagen, Alhamdulillah, und Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu vergessen. Und warum? Der Beweis, Allah sagte, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Und erinnere, denn die Erinnerung hilft den gläubigen Menschen. Der Mensch braucht es. Aber sie wandten sich ab. Das heißt, sie wandten sich ab von was? Von der Dankbarkeit. Und sie wurden ungläubig oder sie wurden undankbar. Ihr wisst, der Begriff Kafir auf Arabisch bedeutet wieder ungläubig, kann aber auch bedeuten Bauer und kann auch bedeuten undankbar. Kann auch bedeuten undankbar. Also den Kontext natürlich kennen. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und wir tauschten ihnen ihre zwei Gärten aus gegen zwei Gärten. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Ein Staudamm ist ein Gebilde, das man baut, damit, wenn es regnet, das Wasser darin gesammelt wird. Oder man macht es an einem Meer, damit, wenn, oder an einem Fluss, damit, wenn der Wasserspiegel steigt, nicht dieses ganze Wasser in die Stadt kommt. Sondern dieser Staudamm hält sozusagen das Wasser in seine Grenzen, in seinen Grenzen. Aber, liebe Geschwister, dieser Staudamm ist nicht allmächtig. Der Staudamm hat eine bestimmte Höhe und hat eine bestimmte Kraft. Und wenn dieser Staudamm reißt und gebrochen ist, dann wird das Wasser rausfließen. Und es gibt, subhanallah, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, sind viele Bewohner aus der Stadt Jidda in Saudi-Arabien weggegangen, weil sich das Gerücht verbreitet hat, dass der Staudamm bricht. Und das wäre so eine Katastrophe gewesen. Manche sagen, es gab eine, man hat dort in der Wüste, zwischen Bergen, einfach so, ihr könnt euch vorstellen, hier ist ein Berg, und hat man einfach hier zugemacht, da zugemacht. Was war der Grund? Weil, wenn es regnet, dann fließt das Wasser immer in Richtung der Stadt, beziehungsweise in Richtung des Meer, und wenn dort eine Stadt ist, dann kommt das Wasser in die Stadt. Und das wollte man vermeiden, deswegen hat man dort einen Staudamm gebaut. Und dieses Wasser sollte darin gefangen werden. Das hat nur zwei Probleme. Das erste Problem ist, alles hat seine Grenzen. Das heißt, die Wassermenge, die dort gesammelt werden kann, irgendwann mal, ist zu viel. Damit hat man aber nicht gerechnet. Weil es regnet sehr selten dort. Also manchmal regnet es in Jidda regnet es ungefähr einmal im Jahr. Also das ist nichts. Bis dahin ist das Wasser eh schon verdunstet und weg. Deswegen kümmert man sich auch dort nicht um große Kanalisation. Leider. Zweitens hält dieses Staudamm nicht ewig. Und deswegen hat sich dort im Laufe der Jahrzehnte Wasser angesammelt, das so dreckig ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als dann das Gerücht sich verbreitet hat, dass das Wasser, dass der Staudamm brechen könnte und angeblich gab es Stellen, wo das Wasser schon durchgesickert ist, sind die Menschen viele aus der Stadt weggeflohen. Und was dort erwartet wäre eine Katastrophe gewesen. Nur damit man sich das vorstellt, es hat ein paar Tage lang dort geregnet oder eine Zeit lang geregnet. Dieser Regen, der war stark genug, dass viele Menschen in Jidda gestorben sind. Weil das Wasser geflossen ist und mit einer Geschwindigkeit in der Stadt dann angekommen ist, dass manche Menschen, möge Allah seine Barmherzigkeit aufnehmen, beim Mittagsgebet in der Moschee die Flut kam und sie getötet hat. So heftig ist das, wenn das Wasser über Kilometer Weite, das ist eine Neigung nach unten hat und irgendwann mal natürlich Leute trifft. Ja? Dieser Staudamm, man hat vorausgesagt, wenn der bricht, liebe Geschwister, dann wäre ein Viertel der Stadt unter Wasser. Ein Viertel der Stadt unter Wasser, aber was für ein Wasser. Nicht Wasser, den du einfach so schön kannst, sondern ein schmutziges, dreckiges Wasser. Hier ist das passiert. Allah Azza wa Jal hat diesen Staudamm brechen lassen von der Stadt Saba. Und so war die Stadt unter Wasser, beziehungsweise ihre Gärten waren unter Wasser. Sie selbst waren nicht alle gestorben, aber ihre Gärten waren unter Wasser. Allah sagte, aber sie wandten sich ab, da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes Und ich will nur sagen, dieser Ausdruck, wir sandten gegen die Flut des Staudammes, wenn man sich das mal vorstellt, dass, also was dahinter steckt, eine Flut, die eine zig Kilometer an Geschwindigkeit hat. Ich meine, dieser Tsunami, der damals war, der hatte eine Geschwindigkeit von Hunderten von Kilometern. Von Hunderten von Kilometern aufs Land. Das ist eine Sache, da kann kein Mensch überleben. Ja. Da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes. Und da zeigt sich auch an dieser auch eine Aqida-Aspekt, liebe Geschwister. Ein Stamm, ein Staudamm, der gebaut wird aus Sand oder aus Ton oder was auch immer. Wenn der reißt eines Tages, er reißt tatsächlich, weil er nicht mehr stabil war und da gibt es Risse und das stimmt. Aber, liebe Geschwister, das alles ist ein Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Das alles ist von Allah azza wa jal bestimmt und Allah hat genau bestimmt, zu welchem Zeitpunkt der Riss entstehen soll und welche Menschen es treffen sollen. Und das ist eine Weisheit, die dahinter steckt, die kann man sich mit seinem Menschenverstand nicht vorstellen. Was wir aber lernen sollen daraus ist, es gibt nichts in diesem Universum, was einfach so geschieht, ohne dass Allah azza wa jal nicht in einem Buch bei sich geschrieben hätte, dass es passieren soll, zu welchem Zeitpunkt und wann genau und welche Menschen es treffen soll und noch viel detaillierter, als wir uns das vorstellen können. Weil wenn wir zum Beispiel Surat al-An'am, liebe Geschwister, aufschlagen, Allah azza wa jal offenbart uns hier etwas über sein wohlbewahrtes Buch, das heißt Al-Lawh al-Mahfuz. Allah sagt, und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Also diese Aussage, die muss man verinnerlichen. Ich wollte nicht, mir ging es nicht um die Aussage, aber mir geht es um was danach kommt. Aber Allah weiß, was im Festland und was im Meer ist. Macht euch das mal bewusst. Das Meer, liebe Geschwister, das ist nicht einfach nur ein Meer. Das Meer ist, man sagt, ungefähr 3/4 der Erdoberfläche ist Meereswasser. Nur 1/4 ist Land. Das ist alles, was du siehst hier, das ist nur 1/4 des ganzen, der ganzen Erdkugel. Das Meer hat Tiefen, Kilometer runter. Da gibt es Tiere, die hast du noch nie gesehen. Von denen hast du nie was gehört. Vielleicht, da gibt es nur vielleicht, und es gibt mit Sicherheit Tiere, die noch nicht einmal die Menschen kennen. Da gibt es Tiefen, da gibt es kein Licht mehr. Je mehr du runtergehst, desto weniger Licht wird ja. Und dann, ihr wisst ja, das Licht wird gefiltert und dann sieht man bestimmte Farben. Und dann sieht man bestimmte, irgendwann mal drunter gehst und blutest keine rote Farbe mehr, blutest du andere, blau oder grün oder was nicht was. Je weiter du runtergehst, desto weniger Licht siehst du. Irgendwann siehst du gar nichts mehr. Du brauchst eine Lampe, um was zu sehen. Und trotzdem gibt es da Tiere da unten. Und manche Tiere, damit sie etwas sehen, manche sind, die Tiere sind natürlich, viele davon sind blind. Das heißt, sie sehen nichts. Weil Allah Azza wa Jal erschafft nicht etwas umsonst. Er gibt nicht einem Tier Augen, mit denen er nichts anfangen kann. Das würden die Leute sagen, die an Darwinismus glauben und die Evolutionstheorie. Die würden sagen, überall, das ist, zufälligerweise gibt es da unten auch Tiere mit Augen, obwohl sie sie ja nicht benutzen können. Das ist Quatsch. Allah Azza wa Jal hat denen extra keine Augen gegeben. Und wenn er bestimmten Tieren Augen gegeben hat, dann hat er ihnen sogar eine Lampe mitgegeben. Und jeder, der das nachschaut, wird das wissen. Lampen eingebaut in ihrem Kopf, dass sie Licht vor sich sehen können, subhanallah. Also kann man sich nicht vorstellen. Ja? Sogar Mücken gibt es, vielleicht kennt ihr das, gibt sogar Mücken, die so aussehen wie Funken, die fliegen durch die Gegend, die leuchten. Ja? Das heißt, Allah azza wa jal erschafft, was er will. Nur damit man sich bewusst macht, was es heißt, und er weiß, was auf dem Festland und was im Meer ist. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Allahu akbar. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Yani, ihr kennt den Herbst, oder? Der Herbst, ist da gibt es manchmal gibt's sogar Bilder, in manchen schöne Bilder von Alleen, wo Bäume sind, wo die ganzen Blätter runtergefallen sind. Gelb, grün, Farben kannst du dir gar nicht vorstellen. Jedes Blatt fällt, liebe Geschwister, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Da fällt er nicht einfach nur geradeaus runter. Da fällt so, da kommt ein Wind, meine ich, Und dann schiebt er ein bisschen nach links, und dann wieder nach rechts. Und Allah weiß genau, wo dieses Blatt herunterfallen wird. Weil dieses Blatt wird wieder an die Erde gehen, wird zersetzt werden, daraus wird dann wieder Pflanzen kommen und so weiter. Ein Zyklus, den Allah subhanahu wa ta'ala verschaffen hat. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde. Brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, über Korn. Yani stellt euch vor, die Sandkorn. Sandkorn, Allah weiß jedes Sandkorn, wo es ist. Aber jetzt geht's weiter. Es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Das heißt, alles ist aufgeschrieben. Alles, was man hier sieht, alles, was geschieht, es ist so genau detailliert. Allah sagt uns hier Dinge, die wir kennen. Und wenn er wollte, würde er uns berichten über Dinge, die wir nicht kennen. Aber Alhamdulillah sagt er uns Sachen, die wir verstehen können. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal hat dann diesen Staudamm brechen lassen und hat sozusagen diese zwei Gärten überfluten lassen. Und so war die ganze Ni'ma weg und hat ihnen zwei neue Gärten gegeben mit bitterem Ernteertrag und Tamarisken und einigen wenigen Zyzyphusbäumen. Also Sachen, die nicht so wertvoll sind, wie sie vorher gewesen sind und Dinge, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Allah sagte, das vergalten wir ihnen, weil sie undankbar waren. Oder auch anders übersetzt, das vergalten wir ihnen, weil sie ungläubig waren. Ja? ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, vergelten wir denn sonst jemand anderem als dem Undankbaren? Wären sie also dankbar gewesen, wäre ihnen das nicht passiert. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, eine weitere Ni'ma, die er ihnen gegeben hat, die sind noch immer noch in Jemen, nur damit ihr versteht, die sind immer noch unten im Süden der arabischen Halbinsel und noch nicht raus, weil wir wollen ja verstehen, wie sind die aus und Khazraj nach Medina gekommen. Allah sagte, und wir legten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, sichtbare Städte an. Wir legten zwischen ihnen, das heißt dem Jemen, Saba, und den Städten, die wir gesegnet haben, was waren die Städte, die gesegnet wurden? Asch-Sham. Das Gebiet von Syrien, Damaskus, Libanon, oben alles. Das ist das gesegnete Gebiet. Weil Allah selbst auch im Koran also beschrieben hat, dass es gesegnet ist. Allah sagte, wir legten zwischen ihnen und den Städten sichtbare Städte an. Warum? Was ist damit gemeint? Diese Strecke von Süden bis zum Norden, was meint ihr, wer kann da sein Wasser mitschleppen? Wer kann da sein Essen mitschleppen? Das geht nicht. Du brauchst Stellen, wo du Rast machen kannst, wo du Kraft tanken kannst. Du brauchst Stellen, wo du Wasser tanken kannst. Du brauchst Stellen, wo du essen kannst, wo du dich ausruhen kannst. Und ganz wichtig, du brauchst auch Ortschaften, damit es Sicherheit gibt. Weil logischerweise in den Ortschaften, in den Städten gibt es Sicherheit im Vergleich zum Land. Also ich rede von damals besonders. Ja? Weil auf dem Land, da war jeder sozusagen, der da war und was Stärkeres, der stärker war, der hatte das letzte Wort. Und die Banditen gab es, die auf dich gewartet haben und dich befallen haben und die Frauen genommen haben. Aber Allah Azzajal hat viele Städte dazwischen gesetzt, sodass es sozusagen eine Straße geworden ist, ein sicherer Weg geworden ist. Da konnten sie immer wieder Rast machen und Pause machen und sie haben keine Angst gehabt, nichts zu essen zu haben, nichts zu trinken zu haben. Noch einmal lesen wir. Und wir legten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, sichtbare Städte an. Und wir setzten das rechte Maß der Reise zwischen ihnen fest. Immer nach bestimmten Stationen, Stellen, gab es wieder eine neue Stadt, wo sie Pause machen konnten. Allah sagte, reist in ihnen Nächte und Tage in Sicherheit umher. Reist in ihnen in Sicherheit umher. Seid sicher. Was haben sie gemacht? Sie waren wieder undankbar. Warum? Weil es geht ums Geld. Allah sagte, sie sagten aber, unser Herr vergrößere die Entfernung zwischen unseren Reiseabschnitten. Diese Städte, sie wollten, dass nicht so kleine Abstände zwischen Städten, sondern ein paar Städte weg, sodass die Abstände der Reisen, Abschnitte größer werden. Warum? Damit die armen Menschen nicht das Gleiche machen können wie sie. Sodass nur noch Leute, die reich sind, solche lange Strecken überqueren, überwinden können und überleben können. Verstanden? Sie wollten also, dass nur sie Handel treiben können. Weil wenn es sowieso immer Sicherheit gibt und Ortschaften gibt und Essen und Trinken gibt überall, dann kann auch ein armer Mensch sagen, ich mache mich auch auf den Weg nach Damaskus. Aber wenn es dazwischen nicht so viel Sicherheit gibt, dann macht das nur jemand, der reich ist. Der Leute unterwegs trifft, vor denen er Angst hat. Er sagt ihnen, pass auf, gewährt mir Sicherheit und ich werde euch einen Teil meines Gewinnes geben. Ja, wie die damals gemacht haben, wie wir erzählt haben von dem Urgroßvater von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sie sagten, unser Herr vergrößere die Entfernung zwischen unseren Reiseabschnitten. Sie taten sich selbst Unrecht. So machten wir sie zu Geschichten. Was heißt das, machten wir sie zu Geschichten? Das heißt, so wie sie damals waren, gibt es sie jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir nur noch über sie lesen, wie sie damals gelebt haben, wer das war, wo sie gewohnt haben. Wir schlagen ein Geschichtsbuch auf und wir lesen Geschichten über diese Leute. Wir machten sie zu Geschichten und rissen sie vollständig in Stücke. Der Stamm hat sich aufgelöst. Manche sind offensichtlich, Wallahu a'lam, kann man davon ausgehen, dass sie gestorben sind. Andere haben sich verteilt im Land. Und das ist eben, worauf manche Gelehrte hingewiesen haben. Manche sagen, dass dann von ihnen einige, und zwar die Aus und die Khazraj, nach Medina ausgewandert sind. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Allah ändert jetzt die Ansprache. Nicht mehr an diese. Die sind schon gestorben. Die Leute von außen, Khazraj, die damals das gemacht haben, die sind weg, fertig. Die Geschichten erzählen uns Allah nicht wegen ihnen, sondern jetzt an euch, o ihr Muslime. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Wahrlich, Iblis fand seine Meinung von ihnen bestätigt. Sie folgten ihm außer einer Gruppe der Gläubigen. Was fand er bestätigt? Iblis wusste, oder beziehungsweise hat sich gedacht, wenn ich sie verführe, wenn ich sie dazu bringe, mir zu folgen, dann werden sie undankbar und dann werden sie vom Weg abkommen. Und er fand seine Meinung von ihnen bestätigt. Er hat sie abgebracht, sie sind ihm gefolgt und dann ist das passiert mit ihnen, was passiert ist, außer einer Gruppe von gläubigen Menschen, die die Sache sozusagen überlebt hat. Wann ist Maghrib? Haben wir noch 10 Minuten so? Ja. Liebe Geschwister, was den Aus und den Khazraj dort passiert ist, wir sind jetzt kehren wir wieder zurück zu unserem Sira sozusagen, ist alles hier. Sie sind jetzt in Medina angekommen und sie haben, wie gesagt haben, die weniger wertvollen Gegenden behaust. Und es gab viele Kriege zwischen ihnen, zwischen Aus und Khazraj und den Juden und sich untereinander, gab es viele Kriege. Und deswegen war das sehr gut für sie. Wieso? Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dahinter gibt es eine Weisheit, eine Hikmah. Auch, dass es zwischen den Aus und den Khazraj und den Juden nicht gut immer geklappt hat, dahinter steckt eine Weisheit. Warum? Weil als dann, was hat sie denn zusammengehalten? Was soll denn die Leute von einem Stamm und einem anderen Stamm und die Juden zusammenhalten? Die Juden unter sich, sie haben die gleiche Aqidah, sie haben den gleichen Glauben, das hält sie zusammen. Aber die anderen, was hält sie denn zusammen? Dass sie vom gleichen Urvater abstammen? Okay, aber ich meine, wir alle stammen von Adam ab, trotzdem wir sind uns nicht immer alle einig, oder? Also, das ist nicht die Sache, die einen zusammenhält, sondern was einen zusammenhält, ist ein gesunder Glaube, eine Religion. Und deswegen, als der Islam dann kam, und der Islam dann zu Aus und Khazraj kam, war das für sie sehr einfach, den Islam anzunehmen. weil sie haben darin eine Möglichkeit gefunden. Sie haben darin ein Mittel gesehen, wie sie sich wieder vereinen können. Wie sie wieder zu einer Einheit, zu einer Vereinigung werden können. Und deswegen hat der Islam sich in Medina schneller ausgebreitet als in Mekka. In Mekka, sie hatten eine Religion. In Mekka, sie waren Götzendiener. Und sie waren reich. Und ihnen ging es gut. Sie waren das Handelszentrum. Ja? Aber in Medina, die Juden, denen ging es zwar gut, aber den Außen- und Khazraj, die ging es nicht so gut. Deswegen es ist es immer so, dass die armen Menschen den Islam eher annehmen als die Reichen. Den Leuten, denen es schlecht geht, die nehmen den Islam eher an als den Leuten, denen es gut geht. Und deswegen ist die Armut und Probleme und solche Sachen, du denkst im ersten Augenblick, das ist eine Katastrophe, dass es dir schlecht geht und dass du krank bist und weiß nicht was. Am Endeffekt, du merkst nicht, dass Allah Azza wa Jalla dich errettet von der Hölle durch diese Krankheit. Weil wenn du reich wärst und jemand käme zu dir und redet mit dir über den Islam, du würdest dich überhaupt nicht interessieren für das Ganze. Und du sagst, Alhamdulillah, mir geht's gut und da es mir gut geht, ist Allah mit mir auch zufrieden. Wie manche Christen denken, weil Allah Azza wa Jalla ihnen viel Essen gegeben hat und Trinken gegeben hat und Reichtum gegeben hat und Frauen gegeben hat und Kinder gegeben hat und Grundstück gegeben hat, dann denken sie, es geht ihnen gut und Allah ist mit ihnen zufrieden. Ist aber nicht der Fall. Und sie denken jetzt, dass Jesus hat ihnen das gegeben. Christen denken, Jesus hat ihnen das gegeben. Und sie denken jetzt, wenn sie den Islam annehmen, dann fallen sie ihm sozusagen in den Rücken und dann wird ihnen wieder alles weggenommen. Und das Problem an der Sache ist, tatsächlich prüft Allah die Menschen. Tatsächlich, wenn du den Islam annimmst, kann es sein, dass du deine Arbeit verlassen musst. Tatsächlich kann es sein, dass wenn du den Islam annimmst, dass du deine Frau verlassen musst. Stell dir vor, du bist verheiratet als Nicht-Muslim mit einer Buddhistin. Ja? Und du nimmst den Islam an. Du darfst nicht mit ihr zusammenbleiben. Ist nicht erlaubt, islamisch. Und deswegen ist es eine große Prüfung für viele Menschen. Und tatsächlich kann es sein, dass es einem Menschen nach der Annahme des Islam finanziell, gesellschaftlich schlechter geht. Kann sein. Aber was geht ihm besser? Seiner Seele geht es besser. Und seinem Kontakt mit Allah, subhanahu wa ta'ala, seine Beziehung zu Allah, azza wa jalla, wird besser. Allah ist mit ihm zufrieden. Er lernt, wie er umgeht mit Problemen. Und wenn er gestorben ist, liebe Geschwister, er braucht nur einen Augenblick im Paradies gewesen zu sein und er wird alles vergessen, was er vorher erlitten hat an schlimmen Dingen. Alles. Ein Augenblick nur. Ein Augenblick. Und man fragt ihn, hast du irgendwann mal in deinem Leben etwas Schlechtes erlebt? Ein Augenblick nur. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es nicht nur sein Leben in diesem, nicht nur dieses Leben hier, sondern der Tag der Auferstehung, der hat 50.000 Jahre gedauert. 50.000 Jahre warten, das ist kein Kinderspiel. Möge Allah es uns für uns leicht machen. Man fragt ihn nach einem Augenblick im Paradies. Hast du irgendwann mal in deinem Leben etwas Schlechtes erlebt? Er wird sagen, bei Allah, ich schwöre bei Allah, ich habe niemals etwas Schlechtes erlebt. Wenn wir es genau nehmen, er lügt. Er hat viel Schlechtes erlebt. Aber er hat es vergessen. Er hat es vollkommen vergessen. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Ja? Und das Problem ist, liebe Geschwister, natürlich dem Paradiesbewohner, dem Höllenbewohner geht es genauso. Der Höllenbewohner, wenn er einen Augenblick in der Hölle gewesen ist, wird er alles vergessen, was er an Gutem erlebt hat. Alles. Die schöne Frau, die er genossen hat, das Geld, was er verplempert hat, die Reisen, die er gemacht hat, nach hier und da, um die Welt zu sehen, wie heißt es, das Betrügen, das ihm Spaß gemacht hat, das Klauen, das, wodurch er reich geworden ist, das Hänseln anderer Menschen, alles wird er vergessen und er wird gefragt werden, hast du in deinem Leben einen einzigen Augenblick gehabt, wo es dir gut ging? Und er wird sagen, ich schwöre bei Allah, niemals habe ich erlebt, dass es mir gut ging. Er lügt, aber er hat es vergessen. Weil dieser Zustand der Hölle ist so schlimm und so gewaltig, dass er alles vergessen hat, was er jemals vorher erlebt hat. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass dieses Leben ist von begrenzter Dauer. Dieses Leben ist immer zu Ende. Das heißt, das schlimmste Problem, was du hast, Sei es eine Krankheit, die du hast. Sei es kein Geld, das du hast. Sei es eine Frau, die dir, egal was, auch wenn alles zusammenkommt. Stell dir jetzt im Augenblick vor, dass dieses Leben zu Ende ist. Und du bist schon im Paradies, fertig. Nach Millionen von Jahren. Ihr wisst, das Paradies ist ewig. Das Paradies dauert nicht Millionen Jahre. Sondern wenn die Millionen Jahre vorbei sind, es beginnt wieder neue Millionen Jahre. Und es wird niemals aufhören. Stell dir vor, es sind Millionen von Jahren vergangen. Und du schaust jetzt auf die Erde zurück. Und du schaust das Problem, was du damals gehabt hast, als du in der Stadt Heilbronn gewesen bist oder wo auch immer. Das kleine Problem, was du gehabt hast. Dieses Problem ist schon seit Millionen von Jahren vorbei. Weil du schon längst gestorben bist und wieder auferstanden bist und ins Paradies gegangen bist. Alles schon vorbei. Wie wichtig war es jetzt, dass du unbedingt diese Freundin behältst, die du nicht haben darfst? Diese uneheliche Beziehung mit einer Frau. Wie wichtig war es jetzt, dass du unbedingt das machst, was haram ist? Wie wichtig war es jetzt, dass du unbedingt das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht gemacht hat? Das war alles wertlos. Überhaupt nichts Wertvolles. Ja? Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, konnte auf dem Iman an diese Sachen die Kraft schöpfen, geduldig zu sein. Er war der beste Mensch und trotzdem war er derjenige, der teilweise so viel Hunger gehabt hat, wie ich bin sicher, die wenigsten von uns, die hier anwesend sind, Hunger gehabt haben. Ich weiß nicht, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat manchmal so viel Hunger gehabt, das erzählt wird in der Sira, dass er sich sogar einen Stein um den Bauch gebunden hat, um diesen Magen sozusagen ein bisschen zu drücken, damit er nicht so viel Hunger hat. Manche unserer Eltern haben sowas auch erlebt. Vielleicht manche von euch haben das auch erlebt. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das Besondere an ihm war, dass er verschiedene Arten von Sachen erlebt hat. Er hat nicht nur Hunger erlebt, also unser einer hat vielleicht einen Gefängnisaufenthalt erlebt. Ja, da war einmal im Gefängnis und da hat das Problem gehabt. Oder er hat Folterung erlebt. Oder er hat meinetwegen Hunger erlebt. Oder er hat meinetwegen Arbeitslosigkeit erlebt. Oder er hat meinetwegen Krieg erlebt. Oder hat meinetwegen, weiß nicht was erlebt, einen Tod seines Familienmitglieds. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat alle möglichen verschiedenen von Plagen erlebt. Alles. Alles. Seine Kinder, von seinen Kindern, seine 7 Kinder, 4 Töchter und 3 Jungs, ein einziges hat ihn überlebt. Ein einziges. Das heißt, 6 seiner Kinder sind gestorben zu seiner Lebenszeit, er mitbekommen. Das kann nur jemand fühlen, der Kinder hat und die gestorben sind. Sonst kann jemand das nicht nachempfinden, was er erlebt. Seine Frauen, manche seiner Frauen sind gestorben zu seiner Zeit, sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Deswegen unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, weil er verschiedenartige von Prüfungen erlebt hat, hat er auch die höchste Stufe im Paradies erreicht. Und wird die höchste Stufe im Paradies haben und er wird auch diese lobenswerte Stellung al-Maqam al-Mahmud bekommen, für die wir Allah Azza wa Jalla ihn darum bitten, nach jedem Dua, nach jedem Adhan, den wir machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam so belohnen, wie er keinen anderen Propheten belohnt hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam stärken, sodass wir mit ihm zusammen sein dürfen. Denn liebe Geschwister, egal was du machst, du wirst niemals das machen können, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, haben sich über nichts gefreut, nichts so sehr gefreut, wie über die folgende Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird zusammen sein mit demjenigen, den er liebt. Dadurch wussten die Sahaba, wir lieben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also werden wir auch mit ihm zusammen sein in Jannah. Weil wir können nicht das Gleiche machen, was er gemacht hat. Und auch so erhoffen wir bei Allah, dass unsere Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns auf diese hohe Stufe erhöht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe stärken, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und ist der erstejenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, möge Allah euer Fasten annehmen von uns allen und von allen Muslimen auf der Erde.